1. ICH mokte Yukon den Glorbigen in Leia Dizia Soe Allen, die mich persönlich nicht kennen, meinen großen Einsatz mit Teilen. 2. Mein Ziel ist es, dass ihr hasen gestart werden, sie in Lieb verbunden bleiben und zu einem Tiffen, Citroen Verstandnis des Geheimnisses Gottes gelangen, das Christus ist. 3. Den in ihm liegen als Schatze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. 4. Die Sage ICH uk Jedok, damit uk niemand mit besugenden, aber ihre Führenden werden torscht. 5. Obwohl ICH korperlich nicht bei uk bin ICH doch im Geist bei uk und sehe mit Freude die Ordnung und die Festigkeit ihres Glaubens in Christus. 6. Die er nun Christus Jesus als Herrn angenommen hat, sollt er auch weiterhin in ihm leben. 7. Seid in ihm verwurzelt und baut uk auf, festigt uk im Glauben, ysuk gelehrt word, und seid dabei bereichen Dankbarkeit. 8. Achtet darauf, dass uk niemand durch Philosophie und Lehr torschen gefangen nimmt, die auf menschlichen Überlieferungen und den weltlichen Prinzipien basiert, statt auf Christus. 9. Den in ihm wohnt die ganz voll der Gottheit in körperlicher Gestalt. 10. Und seid in ihm vollkommen gemacht, denn ist das Haupt jeder Herrschaft und Macht. 11. In ihm werdet mit einer nicht von Menschenhand vorgenommenen Beschneidung beschnitten, namlich der Beschneidung des Christus, die das Abelgen des Sündigen Körpers bedeutet. 12. In dem mit ihm in der Taufe begraben werdet, seid in auch mit ihm auferweckt werden, durch den Glauben und die Wirksame Kraft Gottes, der in von den Toten auferweckt hat. 13. Ortjuk, die aufgrundur übertretungen und ihres anbeschnittenen Fleisches geistlich totwort, hat zusammen mit Christus lebendig gemacht, in dem Wands Verfallungen Vergeben hat. 14. Hat den Schuldchen, der mit seinen Forderungen gegen anstand, ausgelost und in besiegt, in dem in ans Kreuz nagelt. 15. Hat die Markte und gewollten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, in dem durch das Kreuz über sie triumphiert. 16. Last uk daher von niemandem vorschreiben, was essen oder trinken sollt, oder wie bestimmt fest, niemand oder Sabbat halten sollt. 17. Dies als sind ne Schatten der zukünftigen Realität, wherein die eigentliche Substanz Christus selbst ist. 18. Last uk von niemandem den Siegespreis aberkennen, der sich in Demat und Engels verehren gefolt, auf Visionen pocht und von seinem fleischlichen Denken eitel aufgeblasen ist. 19. Solche Personen halten nicht am Hauptfest, von dem der Gans Leib durch Gelenke und Bande versorgt und zusammengeholten werden so in dem Wachstum wachst, das Gott schenkt. 20. When mit Christus den Grundlegend und Prinzipien dieser Welt gestorben seid, warum last uk dann regeln auferlegen, als aber noch zu dieser Welt gehoren werdet. 21. Solche regeln lauten, beruhe dies nicht, kost jeans nicht, fast das nichten. 22. Dabei sind all dies dinge dazu bestimmt, durch den Gebrauch zu vergehen, und basieren auf menschlichen Geboten und Lehren. 23. Dies Vorschriften erscheinen zwar weiße durch selbstgewollte Frömmigkeit, demat und strenge Behandlung des Körpers, haben aber keinen wirklichen Wut im Kampf gegen die Befriedigung fleischlicher Begierden.